Kreuzer. Hörspiel von Winfried Völger. Die Erinnerung trügt. Und der einzige Weg, den zu trauen ist, der heißt Erinnern. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Aschenbach. Schon Aschenbach, unten an der Pforte. Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Morgen. Morgen. Für Anita vom Besengeschwader war ich an diesem Morgen den Titel schon los. Obwohl sie sonst immer so großen Wert darauf gelegt hatte. Mehr als dieses verstümmelte Morgen brachte sie in den Monaten danach nicht über die Lippen. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Von diesem Tag an habe ich mich genau beobachtet. Und ich habe mich beobachtet gefühlt. Und ich weiß eigentlich, was das bedeutet. Guten Morgen, Else. Guten Morgen, Professor. Else Vogt allerdings wusste Bescheid. Und sie ist die Einzige in der Klinik, die unumwunden zugibt, ihr Schärflein beigetragen zu haben. Und die sich dafür schämt. Professor Kreuzer, einer der drei Herren erwartet Sie. Die Bezeichnung Stasi habe ich aus ihrem Munde nie gehört, auch später nicht. Dieses Wort gab es nicht für sie. Unberührbar. Wie auch diese Herren, welche meist zu dritt erschienen waren. Zwar in wechselnder Besetzung, aber meist zu dritt. Sie hat ihnen, dessen bin ich mir sicher, bei all ihrer überaus korrekten Höflichkeit nie die Hand gegeben. Ähnlich wie sie auch keine Namen verwandte, obwohl sie ihr gewiss bekannt waren. Zumindest der Name dessen, der trotz aller professionellen Fluktuation immer und stets dabei war. Hoffmann. Einer der drei Herren erwartet Sie. Else. Ja, bitte? In der nächsten Viertelstunde bitte keine Störung. Danach, wenn Sie dann vielleicht etwas Dringendes haben würden. Dringendes? Etwas sehr Dringendes. Bitte. Selbstverständlich nur etwas sehr Dringendes. Niemand sollte heute sagen, wir hätten nicht gewusst, worauf wir uns einließen. Verständigung wäre sonst nicht möglich gewesen. Eine arglose Sekretärin hätte mich allein gelassen, hilflos in dieser Situation. Und ein argloser Chef an meiner Stelle hätte sie für anmaßend oder unfähig gehalten. Vielleicht klingt es übertrieben, aber wenn man nicht gerade übers Wetter redete, war jeglicher Wortwechsel irgendwie verschwörerisch. Das mag man aus heutiger Sicht abschätzig Anpassung nennen oder verklärend Widerstand. Es war eine Überlebensstrategie, nicht mehr und nicht weniger. Professor Kreuzer, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber behalten Sie doch Platz, Verehrtester. Hoffmann saß nicht an meinem Schreibtisch. Dazu hatte er einfach zu viel Stil. Er saß auf der bewussten Ledercouch und las, blickte hoch, aufgestört aus seiner Lektüre, sodass beinahe ich mich bei ihm entschuldigt hätte für die Störung. Lesen gehörte zu Hoffmanns Image. Ich sah ihn auch später nie ohne ein Buch. Selbst als das Fernsehen ihn dann zeigte auf dem Weg in die Untersuchungshaft, hatte er ein Taschenbuch in der freien Hand. Es waren Kafkas Erzählungen. Der Mittelfinger der Linken diente als Lesezeichen, so als wollte Hoffmann Augenblicke später wieder im Text versinken. Ich möchte den Eindruck nicht noch weiter vertiefen, als sei ich als Privatpatient hier. Also wo drückt uns der Schuh? Familie? Also dienstlich? Ja. Aber inoffiziell. Vertraulich. Streng vertraulich. Vielleicht hätte ich ihn an dieser Stelle vor die Tür setzen sollen. Aber ich spürte dieses teigartige Gefühl in den Beinen, diese Lähmung. Das intellektuelle Kaninchen vor der Schlange. Die Genossen von der Bezirksleitung haben sich natürlich etwas dabei gedacht, als dieser Lehrstuhl neu zu besetzen war. Und als die Entscheidung schließlich Genosse Kreuzer hieß, war das kein Zufall. Damit verbanden sich Erwartungen. Ich wusste also von dem einzigen Griff, der Rettung bedeuten konnte, der aber blitzschnell und todsicher ausgeführt werden musste. Es war feige Selbstrechtfertigung, damals schon, wenn ich mir sagte, warte eine günstige Gelegenheit ab, in der du bessere Chancen hast, mit heiler Haut davon zu kommen. Neugier war da auch gewiss. Aber diese Neugier triefte vor Angst. Habe ich die Genossen enttäuscht? Wenn es so wäre, säße ich jetzt nicht hier, Genosse Professor. Sondern du hättest ein Parteiverfahren am Hals. Im Gegenteil. Wir wissen, woher du kommst. Und vor allem, wir wissen, dass du das nicht vergessen wirst. Auf den Lehrstühlen unserer Universitäten braucht die Partei keine ängstlichen Rückversicherer, kein Grübeln, kein Zweifeln, sondern Ergebenheit. Die hatten Sie also bei mir gefunden. Das Wort bereitete mir Widerwillen. Ich suchte nach etwas, das ich ihm hinwerfen konnte wie einen Knochen. Eine Vokabel, die gute Chancen haben sollte, von ihm als Ersatz akzeptiert zu werden für dieses widerwärtige Wort. Ich bin voller Dankbarkeit. Es war kein Widerspruch, der zugleich Korrektur sein wollte. Es war ein Ausweichen. Und inzwischen schäme ich mich dafür. Nicht für die Dankbarkeit, die ich empfand damals. Jetzt herrscht an dieser Stelle in mir eine wüste Leere. Aber damals gab es dort ein richtig naives, ehrliches Gefühl. Und dafür muss ich mich nicht schämen. Aber dass ich nicht den Mut fand, ihm deutlich zu sagen, Ergebenheit, ich bin doch nicht verrückt. Ich bin voller Dankbarkeit. Ich weiß, was ich der Partei verdanke. Ich brachte nichts anderes fertig als diese devote Freundlichkeit. Neutral betrachtet gehörte das zu meinem Handwerkszeug. Professionelle Empathie, dieses Übermaß an Einfühlung. Gut für Patienten, die psychischen Beistand nötig haben. Er aber und seine Institution hatten so viel Einfühlung nicht nötig. Nicht erst aus heutiger Sicht. Ich will ganz offen sein, Kreuzer. Das Ministerium hat volles Vertrauen zu dir. Du bist ja sozusagen einer von uns. Damals schon war mir klar, dass Hoffmann in dieser Mission keine seelsorgerische Zuwendung nötig hatte und schon gar nicht verdiente. Das war ein sich einlassen mit denen. Meine Form der Kollaboration. Was erwartet man von mir? Nichts Außergewöhnliches. Und trotzdem etwas, was wir von anderen so nicht bekommen würden. Seriöse Informationen. Informationen? Ich bin Arzt. Eben. Genau deshalb, Kreuzer. Wir rechnen mit dir. Ich tauge nicht. Ich bin kein Schnüffler. Wir benötigen keine Schnüffelei. Uns liegt an seriösen Informationen. Informationen? Warum so abfällig, Professor? Informationen, wenn sie denn zutreffen, sind etwas sehr Sauberes. Das hat etwas mit Wahrheit zu tun. Wahrheit, Kreuzer. Ich muss jetzt nicht Ihre eigene Promotionsschrift zitieren. Ich sage nur Wahrheit. Es tut mir leid, mein Herr. Soll ich etwa berichten, dass Sie uns nicht helfen wollen? Nun passen Sie mal auf, mein Bester. Ich lasse uns jetzt jedem eine Tasse Kaffee bringen und dann reden wir über das Wetter. Else, zwei Tassen Kaffee, bitte. Oder wir reden über Fußball oder über meine Briefmarkensammlung. Schon kapiert, danke. Vielen Dank, bitte für mich keinen Kaffee. Ich wollte sowieso gehen. Übrigens, Professor Kreuzer, ich habe Ihre jüngste Arbeit, die Sie für Ihre Fachzeitschrift geschrieben haben, sehr aufmerksam gelesen. Sie meinen Gesundheit, Geist und Güter? Genau diesen Artikel. Sehr polemisch, aber auch sehr interessant. Eine wichtige Arbeit, glaube ich. Schon, dass er diesen Artikel kannte, bevor er gedruckt vorlag, hätte alle Alarmglocken in mir schrillen lassen müssen. Übrigens, an unserer Dienststelle sollte es nicht scheitern, Ihre geschlossene Station in eine offene umzuwandeln. Ich meine, die Gitter hier bei Ihnen in der Klinik könnten ganz schnell verschwinden, wenn wir die forensischen Gutachten in die Haftanstalt verlagern. Statt dass wir die Häftlinge hierher bringen, kämen Sie als Gutachter von Fall zu Fall einfach zu uns. Es war diabolisch. Und ich hätte es wissen müssen, dass es keine unschuldige Freundlichkeit mehr zwischen uns geben konnte, nach diesem Auftakt. Er wusste, welche Falle er mir damit stellte. Und er hatte vermutlich seinen perversen Kitzel dabei, mich zu beobachten. Als die Arbeit endlich gedruckt erschien, waren die forensischen Gutachten schon regelmäßig in die Haftanstalt verlagert worden. Unser Hausmeister hatte mit viel Lärm und Funkenregen die Stahlstäbe vor den Fenstern der Station 7 abgetrennt. Und der Text, der ja eigentlich die theoretische Voraussetzung für die Öffnung der geschlossenen Station war, der Text, dessen Anliegen so problematisch gewesen war, dass ich fast 2 Jahre auf sein Erscheinen warten musste. Dieser Text hatte dann, als er endlich die Öffentlichkeit erreichte, ganz einfach nicht mehr den Charakter einer Streitschrift, einer geistigen Pioniertat, sondern er wirkte wie das devote Flankieren einer von oben angeordneten staatlichen Maßnahme. Mein Mephisto-Pakt stand auf einem ganz anderen Blatt. Der regelmäßige dienstliche Gang in diesen Stasi-Knast, der so verharmlosen Untersuchungshaftanstalt genannt wurde, das war das Teuflische. Hier ließ ich mich ein, mit dem Teufel. Hier wurde ich schuldig. Nicht intellektuell, da blieb alles sauber in mir. Nicht gegenüber den zu begutachtenden Fällen, da blieb ich unangefochtener Arzt. Aber emotional. Mit meinem Gefühlsleben ließ ich mich ein in einen Bereich, der unmenschlich war, wo ich vielleicht sagen müsste, ich sei zum Schwein geworden, wenn das nicht diesen Tieren Unrecht täte. Das wirklich Teuflische waren meine Empfindungen beim Klirren der Schlösser, beim Passieren der Kontrollen. Ich empfand dabei ein pervertiertes Gefühl von Freiheit. Ich fühlte mich privilegiert. Ich konnte mich drinnen und draußen bewegen. Ich fühlte mich beim Betreten dieses Gefängnisses erhaben. Nicht über die Insassen. Das waren und blieben Patienten oder Fälle, wertfrei oder hilflos. Nein, über meine sonstigen Mitmenschen war ich plötzlich erhaben. Erst recht über diese Stasi-Leute. Deren Geschäft hatte ich ja Gott sei Dank nicht zu besorgen. Ich ging unangefochten hinein und hinaus. Es wunderte mich nicht einmal, als ich nach den ersten drei Gutachten dieser Art erstmalig im Leben zu einem Symposium westwärts reisen durfte. Ich fühlte beim Absolvieren der Grenzkontrollen den nämlichen perversen Kitzel, wie auch zuvor beim Umtausch des abgezählten Reisegeldes in der Staatsbank. Der offene Neid jener, die neben ihrem Westbesuch in der Schlange am anderen Schalter standen. Oh, dieses Gefühl mit dem Pass in der schwitzigen Hand. Diese zwei knisternden Scheine endlich, endlich vom Geld des Geldes. Diese Erhabenheit und diese Erniedrigung. Das war, ich hätte es wissen müssen, mein Pakt mit dem Teufel. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die physische Trennung von Dienst und Privatleben war trügerisch. Und ich hätte es wissen müssen. Einen Körper kann man zerteilen, eine Seele nicht. Das wussten schon die Alten. Guten Morgen, Else. Guten Morgen. Professor Kreutzer, einer von diesen Herren wieder mal. Hoffmann? Was will denn der hier? Na fein. Soll ich Kaffee? Na klar, was denn sonst? Guten Morgen, der Herr. Guten Morgen. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Womit kann ich Ihnen helfen? Aber Kreutzer, Sie haben es doch seinerzeit rundweg abgelehnt, uns zu helfen. Entschuldigung, ich meinte Sie als Menschen. Verstehen Sie, nicht Ihre ganze Truppe. An den Einzelnen ging die Frage, sozusagen ans Individuum, Genosse Hoffmann. Es ist schade, dass Sie damals nicht zu uns gefunden haben. Es hätte jetzt vielleicht manches erleichtert. Vor allem für Sie. Konkret, Genosse, du sprichst in Rätseln. Kreutzer, wir haben Ihre Tochter. Franziska? Franziska Kreutzer. Sie ist nicht in Ungarn. Dank unserer Wachsamkeit. Die Kontrolle am Flughafen war ein voller Erfolg für uns. Wir haben stichhaltige Beweise. Sie sind verrückt? Was für Beweise? Wofür? Illegaler Grenzübertritt. Strafverschärfend, sie war vorbereitet und in Gruppe. Auch der Versuch ist strafbar. 2 Jahre. Sie sind wahnsinnig. Ich? Ich doch nicht. Seit wann? Seit wann sitzt sie bei euch? Was soll die Frage? Am Flughafen, sagte ich. Und gebucht war für Dienstagmittag, nicht wahr? Seitdem, Kreutzer, seitdem. Und ich wäre noch längst nicht verpflichtet, Ihnen das hier aufzutischen. Aber ich dachte, bei unserer jahrelangen guten Zusammenarbeit, ich meine, so eine Nachricht, wenn sie einen Autounfall gehabt hätte zum Beispiel. Das war gezielt und es traf. Selbstverständlich wussten sie, dass Franziskas Mutter 3 Jahre zuvor diesen tödlichen Unfall hatte. Und nicht nur das. Offenbar wussten sie auch, wie sehr dieser Verlust das Verhältnis zwischen meiner Tochter und mir in der Zeit danach bestimmt hatte. Dieses halbe Kind, das sie damals noch war. Franziska sperrte sich gegen jede neue Beziehung. Du hast ja mich, Papi. Aber wenn ich mal jemanden mitbrachte, eine Frau, die sich gar in der Küche oder sonst im Haushalt einzubringen versuchte, dann wurde Franziska regelmäßig fast beleidigend. Papi und ich, wir verstehen uns nämlich prima. Und so eine Frau wie Sie können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Manche konnte darüber lachen, erstmal, bis auch ihr das Lachen verging. Kaffee? Ist Ihnen nicht gut, Herr Professor? Na, schon gut, Else. Stellen Sie es hier hin. Danke, vielen Dank. Wir gehen davon aus, Kreuzer, dass Sie von dem Vorhaben Ihrer Tochter gewusst haben. Sie haben gewusst, dass das eigentliche Reiseziel nicht Balaton hieß, sondern Bundesrepublik. Blödsinn. Woher haben Sie diesen Blödsinn? Er blöffte. Ich war mir absolut sicher, dass er blöffte. Und ich wusste, warum. Er wollte mir auf seine Weise eine Brücke bauen. Er wollte, dass ich mich einließ aufs Denunzieren. Wollte jetzt, was ihm damals nicht gelungen war, mich zur Kollaboration bewegen. Es kann ihr nur helfen, wenn Sie jetzt rückhaltlos auspacken. Haben Sie doch Vertrauen. Wir haben Beweise. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass ich jetzt nicht mehr die Kraft haben würde, ihn vor die Tür zu setzen. Ich dachte, gleich macht er ein Angebot. Und ich fürchtete mich, weil ich wusste, dass ich dem nicht würde widerstehen können. Ich fürchtete mich vor solch einem Angebot und ich wünschte es herbei. Ihn vor die Tür zu setzen mit dem Hinweis, dass Indizien ja keine Beweise sind und auch keine werden durch Zeugenbeeinflussung, dass ich künftig mit ihm oder mit seiner Institution nur noch im Beisein eines Rechtsanwalts sprechen würde. Ja, dass ich am liebsten Anzeige erstatten würde, wegen versuchter Beeinflussung von Zeugen, versuchter Nötigung oder was weiß ich. Nein, dazu war ich damals zu feige. Ich ging auf ihn zu. Sie wollte mit Stefan. Das ist Ihr Freund, verstehen Sie? Die beiden wollten also gemeinsam. Das können Sie bestätigen. Gemeinsam. Urlaub, wohlgemerkt. Also gemeinsam geplant. Den Witz mit dem Urlaub lassen wir mal beiseite. Sie hatten ein Gespräch zu dritt. In Ihrer Wohnung, am Montag vergangener Woche, abends nach 20 Uhr. Nach 20.15 Uhr, nach der Tagesschau. Das sollte vielleicht keck wirken oder gar aufsässig, zumindest aber ironisch. Und es geriet mir wohl nur zur Ergebenheitsadresse. Von da an wucherte in mir nur noch die beklemmende Überzeugung, dass unsere Wohnung verwanzt war. Wir sprachen über die bevorstehende Reise und Franziska sagte, dass dies womöglich die letzte Chance für sie sei. Die letzte Chance? Die letzte Chance, nach Ungarn zu fahren. Wenn ich vorhin richtig Nachrichten gehört habe, dann ist ja Ungarn erstmal zu für uns. Die beiden sprachen also von einer letzten Chance. Und da war nicht die Rede von einer letzten Chance zur Flucht? Keine Andeutung? Keine stille Übereinkunft? Es gibt doch so etwas, Professor Kreuzer, wo man sich auch ohne Worte versteht. Nonverbale Kommunikation. Da kennen Sie sich aus. Und so etwas hat da nicht stattgefunden? Kein Wort und keine Geste. Nichts. Auch kein Gedanke. Mann, es pfeifen die Spatzen von den Dächern. Wer Ungarn gebucht hat, will in Wahrheit viel weiter. Kreuzer, wollen Sie mir weismachen, dass Sie ahnungslos waren? Natürlich habe ich auch daran gedacht, an diese Möglichkeit. Aber ich habe es für völlig ausgeschlossen gehalten. Glauben Sie nicht, dass es besser gewesen wäre, Sie hätten den Weg zu uns gefunden? Sie haben die Flugtickets bezahlt. Warum nur den Hinflug? Ich habe meiner Tochter Hin- und Rückflug finanziert. Aber Sie wussten doch, dass Sie zu zweit fliegen wollten. Ich verstehe nicht, was diese Frage soll. Die Täter wollten zu zweit reisen. Und für zwei Personen reichte das Geld nur für den Hinflug. Das haben Sie doch gewusst. Ich verstehe Sie immer noch nicht. Machen Sie sich nicht wenigstens Vorwürfe? Ich hatte gehofft, Ihnen helfen zu können. Ach so. Dass ich Sie grüßen soll und dass es ihr gut geht, den Umständen entsprechend. Das hatte ich wohl schon erwähnt. Hatten Sie nicht? Dann habe ich es hiermit nachgeholt. Nichts für ungut, Kreuzer. Bis bald. Vielleicht war es generell das Befinden eines Menschen, der in diesem System aus dem Bereich der Gnade in die Ungnade geraten war. Vom relativ Privilegierten zum simplen Untertan degradiert. Das bisher halbvolle Glas war plötzlich halb leer. Und die wesentlichen Bestandteile eines Gitters waren über Nacht nicht mehr die Zwischenräume, sondern die Stäbe. Verbeugung wurde zur Erniedrigung. Bitte zur Bettelei. Verbotene Worte wurden zum Schweigen. Keine Gesprächsinhalte, die mit dem Straftatbestand in Zusammenhang stehen. Heimat und Kindheit endlich und endgültig hinter sich zurücklassen zu wollen, wenn das ein Straftatbestand war, was blieb dann noch für ein karger Rest? Über Bäume. Die Kornäpfel sind von den Nachbarn. Das Apfelbäumchen des Dr. Luther. Oder habe ich das nicht dazu gesagt, sondern nur gedacht, den Mund nicht aufgemacht, weil ich zu feige war? Und wenn morgen die Welt unterginge, meine Tochter, mein Apfelbäumchen, so wie sie da hereingeführt wurde, diese Augen und das Haar so kurz, wie ich es seit Jahren an ihr nicht gesehen hatte, wie sehr sie ihrer Mutter ähnlich sah, dieses Kind, das keines mehr war, keines mehr sein durfte. Geht es dir? Es geht. Und dir? Thomas Mann, Seite für Seite hatten sie durchgeblättert. Und dort, wo ein paar Randbemerkungen standen, geprüft und schließlich fotokopiert. Jedes Mal, Seite für Seite. Schon, wie sie den Tee aus der Büchse schütteten, auf diesem schmuddeligen Tisch ausbreiteten, zerbröselten und wieder zusammenkehrten. Niemand soll mir erzählen, dass die nicht über entsprechende Geräte verfügten, die uns allen diese Prozedur erspart hätten. Ultraschall, wie auf den Flughäfen. Nein, das war das Vorzeigen der Folterinstrumente, bewährt seit der Inquisition. Was hast du nur getan, Papi? Hast du wirklich hier gearbeitet? Arbeiten können? Um Gottes Willen, wer kann dir das je verzeihen? Franziska, ich habe... Scheiße! Es war gewiss auch kein Zufall, dass diese peinliche Durchsuchung von irgendeinem Subalternen bewerkstelligt wurde. Solche schmutzigen Geschäfte waren nichts für Leute wie Hoffmann. Ich hatte töricht und naiv ihr Schlaftier mitgebracht, Bummy, das sie wiederentdeckt hatte, damals als ihre Mutter. Und dann dieser hochmütige Blick auf das Plüschtier, diese seelenlose Ankündigung, wenn ich tatsächlich Wert darauf legte, dann müssten sie auch den Teddy vorher zerlegen. Dann also lieber nicht. Und zu Franziska kein Wort über Bummy. Dir zuliebe. Schweigen. Was hast du nur getan, Papi? Und was tust du? Was, um Himmels Willen, tust du? Ich stelle abends eine Kerze ins Fenster. Papi! Für alle, nicht nur für dich. Dieses Gesprächsthema ist nicht erlaubt. Jeden Abend eine Kerze. Das ist die zweite Verwarnung. Papi! Es sind Zehntausende mit Kerzen. Die Besuchszeit ist beendet. Vorzeitig beendet. Ich bin geworden, was ich bin. Mit diesem Staat, mit dieser Partei. Aber was war ich? Und wodurch? Angepasst ans Unzulängliche. Und insofern habe ich das Unzulängliche legitimiert, als vorerst ausreichend. Genügend bis auf Weiteres. Also bis Ultimo. Kann das allein denn schon schuld sein? Anpassung dient doch nicht nur dem Überleben. Anpassung, das hieß ja auch Stabilisierung dieses Systems. Ich habe das Beste gewollt. Das Beste. Aber wenn das alles ein grundsätzlicher Fehler war, was war dann das Beste dieses Fehlers? Ihn als Fehler zu erkennen, reicht nicht. Rechtzeitig zu erkennen, das wäre wohl das wirklich Beste, was ich einem Fehler und mir antun könnte. Rechtzeitig, wenn das Kind schon im Brunnen, das Kind im Stasi-Knast. Vielleicht war etwas anderes unmöglich, aber ich habe auch das rechtzeitige Erkennen nicht gewollt. Aus purer Feigheit oder Furcht vor Nachteilen. Angesichts einiger junger Leute, die drüben in St. Georg unerschrocken oder, wie ich es damals nannte, unvorsichtig, die Lage dieses Landes offen diskutierten, brachte ich nichts zu Wege als Fassungslosigkeit. Ich fasste es nicht. Ebenso wie Franziskas Versuch, dieses Land zu verlassen. Wie sich später herausstellte, mit törichtem Gepäck. Die Abiturzeugnisse der beiden als Slip-Einlage. Wenn sie die Papiere wenigstens zurückgelassen hätte. Ich hätte später schon Wege gesucht und gefunden. Auch wenn die Mauer geblieben wäre. Aber das hätte erfordert, mich ins Vertrauen zu ziehen. Dass sie sich mir nicht anvertrauen wollten. Nun ja, Nur keine unnötige Konspiration. Aber dass Sie es nicht fertig brachten, blindlings, ohne ein Wort, darauf zu vertrauen, dass ich Ihnen danach helfen würde, das ist die eigentliche Katastrophe. Sie konnten mir nicht vertrauen. Über welchen Ruinen steht dieser Satz? Und wie allein stand ich in dieser Trümmerlandschaft? Fassungslos. Wozu noch meine regelwidrige Nachricht über die Demonstrationen, über zehntausende Kerzen? Wollte ich ihr damit wirklich Mut machen? Oder versuchte ich, einen Mut zu beweisen, zu dem ich doch nicht in der Lage war? Das Einzige, was mich erfüllte, war Neid. Neid auf den Mut der anderen. Neid auf Zivilcourage und Leidensfähigkeit und Zorn. Neid auf die scheinbare Selbstverständlichkeit, mit der die Kollegen Montag für Montag zum Dienst erschienen und auf dem Flur ihre übers Wochenende gepinselten neuen Losungen an die Besenstiele nagelten. Neid auf die dienstags noch vom Kerzenwachs bekleckerten Mantelsäume oder Hosenbeine. Und ich stand Abend für Abend am Fenster, neben dieser Kerze, meinem demonstrativen Feuer, starrte in jener Richtung, wo hinter mehreren Häuserzeilen jener Knast stand. Und ich brachte damals nicht mehr zu Wege, als Parteiabzeichen und Mitgliedsbuch in einen großen Umschlag zu stecken, den Brief zu verschließen, zu adressieren und zu frankieren, aber ihn abzuschicken, fehlte die Kraft. Ich stand und wartete, Abend für Abend, die Stirn platt am kalten Glas, dunkel vor den Augen. Kein Telefon ging und keine Türklingel. Bis zu diesem Abend, als Stefan plötzlich vor der Tür stand. Hallo. Stefan! Ist Franziska schon raus? Stefan, wieso Franziska? Was ist denn los? Amnestie. Für alle Flüchtlinge. Erstmal. Jede Woche einmal bei den Bullen melden. Ich dachte, sie wäre schon raus. Seit heute Morgen war Bewegung im Bau. Regelmäßig alle halbe Stunde einer. Du weißt ja gar nicht, wohin die Reise geht. Alle halbe Stunde. Konnte ja auch sein, dass sie uns an die Wand stellen. Stefan. Mann, so naiv kannst du doch gar nicht sein. Bei diesen Leuten ist doch alles möglich. Ich sage alles. Das sind doch keine Menschen. Die sind total die... Alle halbe Stunde einer. Irgendwas lag in der Luft. Die waren seit vorgestern so scheißfreundlich. Alle halbe Stunde holen sie ein. Und der kommt nicht zurück. Und erst als sie mir dann meine Klamotten wiedergaben, dämmerte mir was. Da habe ich gedacht, wenn du draußen bist, wartest du die nächste halbe Stunde. Habe ich gedacht. Aber draußen habe ich das nicht durchgehalten. Die Straße runter wie ein Irrer. Dieser Nebel. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich Nebel ist. Wir haben Nebel. Wieso ist sie noch nicht raus? Die müssen sie doch auch rauslassen. Der mit dem Schwarztaxi sagt, dass alle rauskommen. Alle. Oh, hast du mal eine Zigarette? Und einen Schluck zu trinken? Ja? Franzi! Franzi. Nein. Ja, Franzi. Ja, ja. Du, dein Papi steht hier neben mir. Willst du? Warte mal. Sie soll sich ein Taxi nehmen. Nimm ein Taxi, sagt er. Er kann wohl jetzt nicht so gut reden. Okay, bis gleich. Was sagst du nun? Weißt du was, wir gehen nachher zusammen rüber zur Kirche uns bedanken. Bedanken? Die haben seit 3 Wochen dort Tag und Nacht Kerzen brennen. Und Transparente, auf denen sie eure Freilassung fordern. Haben sie fein gemacht, die Jungs, tapfer. Ich war bloß im Knast. Danke für euren Mut. Oh Mann, das kannst du ohne mich, verstehst du? Was hast du eigentlich getan? Diese Kerze da. Jeden Abend. Na, das ist ja erst spitze. Im Fenster zum Garten, wo es keiner sieht. Zur Straße raus war das wohl zu heiß. Ich hatte dieses Fenster gewählt, weil in dieser Richtung der Knast lag, ein paar Straßen weiter. Ich bin dann allein gegangen und ich habe den jungen Leuten von der Mahnwache gemeldet, dass Stefan und Franziska wieder frei waren. Aber die wussten das schon. Drinnen war gerade eine Andacht. Dank oder Gott sei Dank. Und mir fiel auf, dass ich unfähig war zu beten. Wir haben uns damals nicht nur ständig betrogen, wir betrügen uns immer noch. Selbst und gegenseitig. Das ist die eigentliche Katastrophe. Ich lebe, als hätte sich nichts verändert. Morgen. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ich bin drüben angekommen und zugleich niemals weggegangen, sondern hier geblieben. Und mit mir noch 16 Millionen. Oder nur 15. Unter solchen Umständen bleibt nur ein Irrer normal. Guten Morgen, Else. Guten Morgen, Professor Kreutzer. Das Übliche. Ach ja, noch etwas. Herr Hoffmann hat angerufen. Er bittet um einen Termin. Hoffmann? Welcher Hoffmann? Na, einer von diesen drei Herren, die damals... Er hat um einen Termin nachgesucht. Als Privatpatient, sagt er. Ich habe ihm erst mal gesagt, dass ich über solche Termine nicht verfüge, sondern erst bei Ihnen nachfragen muss. Ist Ihnen hoffentlich recht? Ist Ihnen nicht gut, Professor? Millionen, Hoffmann. Der mit den PDS-Geldern. Dann machen wir Kaffee, Else. Er ruft mittags wieder an. Soll ich ihn... Was will er von mir, Else? Das holt uns alles ein. Alles, was wir damals... Er fragt als Patient. Patient. Was hatten Sie denn für einen Eindruck? Am Telefon. Nervös. Vielleicht unruhig. Herr Professor... Ist schon gut, Else. Sagen Sie, was würden Sie mir raten? Jetzt? In Bezug auf diesen Hoffmann? Sie haben mich doch früher nie gefragt, Herr Kreutzer. Wieso fragen Sie mich jetzt? Entschuldigen Sie, Else, ich bitte Sie um Verzeihung. Wofür? Dafür, dass Sie mich damals nicht gefragt haben? Oder dafür, dass Sie mich jetzt, wo alles vorbei ist, nach so etwas Schwierigem fragen? Es tut mir leid. Ich glaube, ich hätte Sie lieber damals öfter fragen sollen. Ach, Professor. Zugegeben, die andere Antwort hätte mich geärgert. Nur diese ist ebenso gut gemeint wie unnütz. Was hätte ich damals schon für einen Rat geben können? Ich weiß nicht einmal, ob ich Ihnen ehrlich geantwortet hätte, ob ich nicht aus Angst, verstehen Sie? Ich fürchte, ich hätte solch eine Frage damals gar nicht zugelassen. Ich bin nie auf die Probe gestellt worden. Und ich ahne langsam, was mir damit erspart geblieben ist. Wenn ich nachdenke, was uns hier auszeichnet, also uns, die wir hier im Osten geblieben sind, was uns hier Gebliebene unterscheidet von denen, die bei Zeiten getürmt sind, die rechtzeitig noch die Kurve gekriegt haben, und erst recht von denen, die da glänzen mit der ihnen zugefallenen Gnade des rechten Geburtsortes. Was stigmatisiert uns, die wir zu keiner Zeit Gerechtigkeit erfahren haben? Weder im Geben noch im Erhalten. Was kennzeichnet uns? Ich sage Ihnen, Else, wir neigen dazu, ungerecht zu sein. Nicht nur gegen andere, vor allem gegen uns selbst. Und diese These ist genau auf diese Weise auch bloß ungerecht. Und trotzdem wahr. Wissen Sie, Herr Professor, ich habe mich früher manchmal gefragt, wer ist derjenige? Wir haben ja alle gewusst, dass überall jemand dabei war, in jedem Arbeitskollektiv, in jedem Sportverein. Und manchmal, wenn ich so ein komisches Gefühl hatte, weil da wo was undicht schien, dann habe ich mich gefragt, wer. Jetzt fragen alle, wer dabei war. Jeder von uns fragt, wer jeweils derjenige war. Aber es kommt darauf an, was wir selber getan haben. Bin ich auch dieses Regime gestützt? Durch Ihre Arbeit natürlich und Ihre ganze Art. Zuverlässig, pünktlich, freundlich. Else, was soll das? Jeder hat dieses System mit zu verantworten. Jeder Doktor genauso wie jeder Major, wie jener Bäcker, der regelmäßig pünktlich aus dem Bette fand und ordentliche Brötchen gebacken hat. Jeder Klempner, der einen tropfenden Wasserhahn repariert hat, ist ein Stabilisator dieses Systems gewesen. Jeder hier. Und die drüben? Wieso haben die all dieses Unrecht hier jahrzehntelang tatenlos mit angesehen? Womöglich, weil etwas anderes den Untergang der ganzen Welt bedeutet hätte. Aha. Also gab es doch wohl Gründe. Es gab genug und gute Gründe, sich an diesem Scheißsystem nicht zu vergreifen. Egal, ob von außen oder von innen. Ich hatte Sie um Rat gefragt. Die Frage war womöglich ungeschickt gestellt. Ich sag mal so... Was würden Sie sagen oder denken, wenn ich diesen Mann behandle, als Arzt? Nichts. Oder weniger, als ich seinerzeit dachte. Jetzt ist alles anders. Jetzt ist Hoffmann tatsächlich nur noch Patient. Sie müssen schließlich selber wissen, was Sie tun und was nicht. Schon gut, Else. Machen Sie ihm also einen Termin. Und möglichst bald. Selbstverständlich. Was war das, was mich da eingehen ließ auf Hoffmanns Ansinnen? Neugier? Berufliches Interesse? War es die verdrängte Hoffnung, mich indirekt an ihn zu rächen? Jeder hätte mich verstanden und kommentarlos akzeptiert, wenn ich es rundheraus abgelehnt hätte, ihm einen Termin einzuräumen. Auch Hoffmann selbst. Was trieb mich also? Ließ mich plötzlich wieder unruhig schlafen, wieder stundenlang wach liegen nachts. Was war mit mir geschehen, dass ich mehrmals den Terminkalender auf Elses Schreibtisch aufblätterte und nach dieser Eintragung suchte, als müsste ich mich vergewissern, dass es kein Spuk war? War es Angst vor der Konfrontation mit einem Stück meiner Vergangenheit? Mit einem Stück meiner selbst? Kommen Sie rein, Herr Hoffmann. Nur nicht so schüchtern. Sie kennen sich doch aus hier. Nehmen Sie Platz. Darf ich? Bitte. Nein, danke, ich nicht. Aber tun Sie sich bitte keinen Zwang an. Ja, danke. Ich frage nicht, wie es Ihnen geht. Denn das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Aber ich frage Sie, was führt Sie zu mir? Obwohl die Antworten auf den ersten Blick identisch sein dürften, Hoffmann, ich hoffe, Sie haben wenigstens eine Ahnung, dass gleichlautende Antworten auf diese zwei Fragen keinesfalls dasselbe bedeuten können. Ja, Herr Professor. Hören Sie, das Herr Professor, das können Sie sich sparen. Ich sage doch zu Ihnen auch nicht Genosse Major. Tut mir leid. Ich meine, es tut mir auch leid. Also damals, dass ich meine, verstehen Sie, wir haben doch nur das Beste gewollt. Ich jedenfalls. Und Sie haben es doch selbst erlebt. Ich meine, also das mit Ihrer Tochter, da hätte ich mich ja nicht so engagieren müssen. Verstehen Sie, ich meine, dass ich Ihnen das persönlich mitgeteilt habe, das hätte ich nicht gemusst. Es war sogar gegen die Dienstvorschrift, verstehen Sie? So eine Art Widerstand. Widerstand wäre vielleicht übertrieben. Aber man hat doch versucht, Mensch zu bleiben bei all dem, nicht wahr? Ich habe nur das Beste gewollt. Es war schon ein harter Job, kaum Feierabend, Familienleben und so weiter. Und jetzt, dass jetzt alles andersrum gekommen ist, das ist ja schön und gut. Aber darum bin ich doch kein Unmensch. Ich habe doch... Wissen Sie eigentlich, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mit mir reden, dass Sie mich nicht einfach ignorieren. Wissen Sie, wie das ist, wenn plötzlich keiner mehr mit Ihnen redet? Aber das kann man ja noch irgendwie... Professor, ich höre Stimmen. Wenn ich vormittags allein in der Wohnung bin, die Frau hat Gott sei Dank noch Arbeit, also vormittags, da schalte ich das Radio an oder das Frühstücksfernsehen oder beides und richtig laut. Und trotzdem höre ich die Sirene, das Auto und das Türenschlagen. Höre, wie sie die Treppe raufkommen und die Klingel geht, ding, dong, ding, dong. Dann nehme ich das Telefon und höre auch dort diese Stimme. Im Radio sagen sie Staus an auf der A2 und auf der A9 und dass sie nach mir fahnden. Im Fernsehen zeigen sie mein Bild und vor der Tür diese Stimmen. Ich reiße die Tür auf, da ist niemand. Nur unten auf der Straße startet jemand sein Auto, fährt an wie ein Verrückter, kreischt um die nächste Ecke. Aber ich weiß, sie kommen wieder. Das sieht ja nicht besonders gut aus mit Ihnen. Aber ich fürchte, ich kann da wenig helfen. Wer Kreuzer, wenn nicht Sie? Mann, ich bin doch nicht irre. Ich will nicht verrückt werden. Seit ich arbeitslos bin. Also, ich zweifle manchmal an mir selber. Also, ich bin doch bei Zeiten damals. Gleich im Frühjahr bin ich wieder als Lehrer. Russisch. Haben Sie mir ja sogar im Fernsehen bescheinigt, dass ich perfekt Russisch spreche, woraus Sie geschlossen haben, ich hätte Kontakte zum KGB. Und dann die Verhaftung wegen dieser Gelder. Kreuzer, ich schwöre Ihnen, keine müde Mark für mich. Nur von einem Konto auf ein anderes. Es war alles ganz legal. Das haben Sie mir dann auch bescheinigt vor Gericht. Aber der Schuldienst war damit für mich erledigt, ein für allemal. Seitdem suche ich nach einem Job. Entschuldigen Sie die Zwischenfrage, aber die Untersuchungshaft, war das für Sie irgendwie, ich meine, Erinnerungen, Rückschlüsse, Vergleiche? Kein Vergleich, Kreuzer, kein Vergleich zu den Bedingungen damals bei uns. Es war geradezu komfortabel dort, wirklich kein Vergleich. Aber ich war ja auch unschuldig, nicht wahr? Natürlich. Und mit der Arbeitslosigkeit haben Sie Probleme? So gut wie keine Aussichten. Ich bin über 40, verstehen Sie? Ich habe vor ein paar Wochen einen Job gefunden, auf Probe erstmal, aber das ist ja jetzt normal. Als Reisebegleiter für Billigreisen in die untergehende Sowjetunion. 3 Wochen durchs Land der Perestroika. Mit der Transsib einmal nach Wladiwostok und zurück. Ein ganzer Zug voller deutscher Kleinbürger. Kreuzer, ich sage Ihnen, so viel Arroganz auf einmal. Verstehen Sie, Professor? Ich schäme mich, auf einmal ein Deutscher zu sein. Es ist eine Tortur gewesen für mich. Einmal im Monat so eine Tour, das ist genau eine pro Monat zu viel. Ich sehe da einfach keinen Ausweg. Ich weiß niemanden mehr außer Ihnen. Ich meine, ich habe auch schon anderweitig... Verstehen Sie, ich war... Aber bitte lachen Sie jetzt nicht. Ich war auch schon bei der Kirche. Also, ich bin in das Nest, aus dem ich stamme, und habe dort den Pfarrer ins Taufregister gucken lassen. Da steht tatsächlich mein Name. Ich bin getauft, Kreuzer, verstehen Sie? Da muss doch noch irgendetwas sein, denke ich, wenn etwas dran ist, nicht wahr? Sie meinen, die Kirche, das Christentum, hätte sich Ihnen irgendwie öffnen müssen? Ich weiß nicht, ob Christentum oder Kirche oder was weiß ich. Ich meine Gemeinde, verstehen Sie? Aber dieser Dorfpfarrer begriff überhaupt nichts. Er gab mir einen Handzettel bezüglich Austrittserklärung und so weiter. Der hat nichts begriffen, gar nichts. Also bin ich hier in die große Kirche am Markt. St. Georg. Da, wo 89 immer diese Gebete waren, mit über 1000 Leuten jedes Mal. Wir hatten ja damals noch alles... Also, ich war seinerzeit regelmäßig drin und habe aufmerksam, also wirklich zugehört. Ja, und jetzt lese ich wieder Montags Friedensgebet. Und ich gehe also hin. Da sind nicht 1000. Nicht mal 100. Stellen Sie sich vor, da sitzen inzwischen nur noch ein paar alte Damen. Ordensschwestern. Die machen sich Sorgen um Ausländer, Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Also, im Anschluss gehe ich zu dem Pfarrer dort und bitte um ein Gespräch. Und er bleibt einfach dort stehen, unter dem Triptychon. Und nachdem alle anderen weg sind, fragt er, was mich bedrückt. Ich war bei der Stasi, sage ich. Ja, sagt er, und? Ich sage, sowas wie Gemeinde. Gibt's das generell nicht mehr oder nur für mich nicht? Das verstand er natürlich nicht. Damals, sage ich, vor 2 Jahren waren das so viele. Ja, sagt er, wenn Sie damals gekommen wären, hätten Sie vielleicht eine Gemeinde gefunden. Wenn auch niemand weiß, wie Sie aufgenommen worden wären. Jetzt sind wir wieder wenige. Aber Sie können doch nicht erwarten, dass die Welt stehen bleibt, bis Sie sich endlich durchgerungen haben. Wenn ich Ihnen jetzt gestehe, sagt er, dass ich zum Beispiel inoffizieller Mitarbeiter war, was werden wir dann tun? Ich war fassungslos, Kreuzer. Vielleicht eine alte Seilschaft wieder aktivieren? Nein, natürlich nicht. Ich war mir ja selbst noch nicht... Also, er sagt, er habe Amtsbrüder, die tatsächlich... Und was denen bleibt und deren Konflikt. Gehen Sie hin, sagt er. Gehen Sie zu einem Menschen, dem Sie Böses zugefügt haben. Ich habe aber doch nur das Beste, Kreuzer. Sehen Sie da hinauf, sagt er. Wir Christen beten, vergib uns unsere Schuld. Schuld, sagt er, dazu müssen wir uns aber erst mal bekennen. Erst bekennen, dann beten. Was meint er? Ich sage ihm, dass ich auf Hilfe gehofft hatte. Und er lächelt gütig und sagt, helfen können Sie sich nur selbst, indem Sie sich erkennen. Sie sich selbst und Ihre Schuld. Sind wir denn alle schuldig? Ja. Schuldig sind wir alle, Hofmann. Ausnahmslos. Und da hilft uns auch keiner raus. Millionen Schuldige? Millionen unschuldiger Opfer vielleicht. Das Volk ist nicht millionenfaches Opfer. Es ist weder Opfer noch Täter. Das Volk ist immer nur das Volk. Und ab und zu, wenn die Zeit reif ist, werden die alten Götzen gestürzt und an ihrer Stelle werden neue errichtet. Und da, irgendwo dazwischen, liegt unsere Schuld. Wir sind keine Opfer. Sie nicht, Hoffmann, und ich auch nicht. Die Opfer, das sind jene, deren Blut, deren Schweiß und deren Tränen wir mit zu verantworten haben. Brauchen Sie wirklich Hilfe? Oder suchen Sie vielmehr nur Trost? Trost? Kreuzer, ich will keinen Trost. Ich will raus aus diesem psychischen Elend. Das ist wie in unseren Kindertagen, wenn wir uns das Knie aufgeschrammt hatten und die Mama hat auf die Wunde gepustet. Sowas heißt Trost. Es hilft nichts, aber es tröstet ungemein. Sie könnten Trost finden, wenn Sie ihn wirklich suchen. Aber das Knie, Hoffmann, das Knie bleibt aufgeschlagen. Es wird brennen und eitern und irgendwann verheilen. Und dann bleibt eine Narbe, die je nach Wetter manchmal jucken wird und Sie zum Erinnern zwingt. Aber Hilfe, irgendwelche Hilfe muss doch. Oder bin ich tatsächlich schon so weit draußen? So unberührbar, so ausgegrenzt, dass keiner, niemand, auch Sie nicht? Sie setzen da aufs falsche Pferd. Ich bin auch abgehalftert. Lesen Sie keine Zeitung? Wissen Sie, da reicht eine Schlagzeile und nichts geht mehr. Aber auch gar nichts. Professor ging bei Stasi ein und aus. Fett auf Seite 1. Im Text dann die Behauptung, ich hätte noch im Herbst 89 mehrfach diensteifrig für eure Truppe im Knast als Gutachter gearbeitet. Und die Termine, die Sie dort behaupten, das waren meine Besuche bei Franziska. Was meinen Sie, Hoffmann, was einem da bleibt? Die hätte ich verklagt an Ihrer Stelle. Sie haben auch noch nicht begriffen, Hoffmann, was ein Rechtsstaat ist. Ich habe auf Gegendarstellung geklagt und ich habe den Prozess verloren. Wegen eines Formfehlers. Ich habe die Sache per Vollmacht meinem Anwalt übergeben und am Ende fehlte an einer bestimmten Stelle meine Unterschrift. Mehr nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ich stehe Ihnen da gern als Zeuge zur Verfügung. Vergessen Sie es. Keine Richtigstellung, keine Gegendarstellung. Und irgendwo, Hoffmann, geschieht mir ja recht. Schließlich habe ich jahrelang diese Gutachten gemacht. Aus dieser Verantwortung entlässt mich niemand. Aber die waren doch sozusagen sauber, fachlich, objektiv. Und wenn nicht Sie, dann hätte jemand anders und wer weiß... Aber ich habe, ich... Nicht irgendwer anders, nein, ich. Verstehen Sie? Ich. Was ich bis heute nicht begriffen habe, das war Ihre Haltung in solchen Fällen, wo Sie als Gutachter zumindest die Möglichkeit hatten, den Täter als krank einzustufen. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Musiker, 80 oder 81 ungefähr. Ach, ich weiß, wenn Sie meinen, den Mundharmonikaspieler. Genau den. Warum? Warum haben Sie ihm volle Verantwortlichkeit für seine Handlungen bescheinigt? Der war doch nicht nur ein bisschen, der war doch... Das Merkwürdigste an Ihrer Frage ist, dass sie nahezu identisch ist mit der Frage, die mir vor ein paar Tagen dieser Ehrenrat hier an der Klinik gestellt hat. Ein Gremium, das jetzt darüber befindet, wer bleiben darf und wer demnächst gehen muss. Ja, warum habe ich solche Möglichkeiten nicht genutzt? Man tut niemandem einen Gefallen, wenn man ihn für verrückt erklärt. Auch ein politischer Überzeugungstäter hat seine Würde. Und die steht jenseits aller Strafgesetze. Ich habe nur nach bestem Wissen und Gewissen jeweils Zurechnungsfähigkeit attestiert. Nicht mehr und nicht weniger. Als Arzt habe ich in jeglicher Machtstruktur so zu handeln. Was Menschen zu Straftätern gemacht hat, war nie meine Sache. Auch was an Strafen verhängt oder vollstreckt wurde, das ging und das geht mich nichts an. Und die Entscheidung? Des Ehrenrates, da mache ich mir nichts vor. Der Vorsitzende dieses Gremiums ist mein Nachfolger. Das steht fest, bereits beamtet, ein bisher namenloser Kollege aus München. Einer von diesen absolut aufrechten Deutschen. Ein Mann, der freimütig bekennt, zu keiner Zeit seinen Fuß auf das Territorium der sogenannten DDR gesetzt zu haben. Und all die anderen, die Kollegen, die im Ehrenrat sitzen, ganz demokratisch, die wissen, dass das der künftige Chef ist. Und entsprechend benehmen sie sich. Sie befinden ja indirekt auch jedes Mal über sich selbst. Und wenn diese Zeitung mich mit Stasi-Professor tituliert, dann muss ich noch dankbar sein, wenn mir nicht fristlos gekündigt wird, sondern zum Ende des Jahres. Irgendwie geht es uns ähnlich. Wenn Sie demnächst auch arbeitslos sind, Professor. Hören Sie zu. Ich habe mich, seit Sie um einen Termin gebeten haben, gefragt, ob ich mich auf solch ein Gespräch einlassen soll. Wir sollten es nicht so weit kommen lassen, dass ich mich frage, warum ich jetzt noch mit Ihnen rede. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Und nun? Ich weiß, ich werde mir neue Freunde suchen müssen. Und das ist schwierig genug in meinem Alter. Aber eins ist sicher. Mit Ihnen befreundet sein will ich um keinen Preis. Es ist mehr als genug, dass wir so etwas haben wie eine gemeinsame Vergangenheit, aber bitte lassen Sie mich für die Zukunft beiseite. Wir haben uns in all den Jahren gegenseitig getäuscht, erfolgreich ausgetrickst, einer den anderen, indem wir so taten, als nehmen wir einander ernst. Einer hielt den anderen für überflüssig und gefährlich, jahrelang. Und nicht nur wir zwei. Jetzt, nachdem all das vorbei ist, was wollen wir uns jetzt eigentlich noch gegenseitig bescheinigen? Wir haben doch aber immer nur das Beste gewollt, oder nicht? Ob wir etwas Gutes gewollt haben oder etwas Schlechtes, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir sind nicht die Ärzte, Hoffmann. Wir sind die Krankheit. Nehmen Sie diesen Job bei der Reiseagentur. Nutzen Sie Ihre Russischkenntnisse. Fahren Sie monatlich die Strecke Berlin-Baikal mit einem ganzen Zug voller satter, gestresster, verwöhnter deutscher Musterfamilien. Und wenn Sie es überhaupt nicht mehr ertragen, eines Tages, dann ziehen Sie einfach die Notbremse, mitten auf der Strecke, und steigen Sie aus und gehen querbeet in die Taiga, ohne dass Sie auch nur einmal zurückblicken. Nehmen Sie den nächsten Zug, Hoffmann, aber lassen Sie mich endlich in Ruhe. Mir ist bis heute kein Vorfall auf der transsibirischen Eisenbahn bekannt, dass nach dem Betätigen der Notbremse auf offener Strecke ein einzelner, kurzsichtiger Mann mit einem Taschenbuch in der Hand aus einem Zug gestiegen und querfeldein in der Taiga verschwunden wäre. Bisher. Kreuzer. Hörspiel von Winfried Völger. Die Personen und ihre Darsteller waren Kreuzer, Jürgen Hensch, Else Vogt, Marilu Pohlmann, Hoffmann, Frank Könerbach, Franziska Hering, Stefan, Andreas Rechschuh und Christa Meyer, Wolfgang Schmidt, Klaus Anter. Schnitt Holger Klimchen, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Walpurgis Brückner Kurt. Regie Klaus Zippel. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 1993.